Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel: Alte Umgebungen und neue Leute. Teil 1. Steerforth und ich blieben länger als 14 Tage in diesem Teile des Landes. Natürlich waren wir viel beieinander, aber mitunter trennten wir uns auf ein paar Stunden. Er war ein guter Seemann und ich ein sehr mittelmäßiger, und wenn er mit Mr. Peggotty eine Bootfahrt anstellte, was eine seiner Lieblingsunterhaltungen war, blieb ich meistens zu Hause. Der Umstand, dass ich bei Peggotty wohnte, legte mir einen Zwang auf, von dem er frei war. Denn da ich wusste, wie eifrig sie Mr. Barkis pflegte, wollte ich abends nicht lange wegbleiben, wogegen Steerforth, der im Gasthof wohnte, sich ganz nach Belieben einrichten konnte. Deshalb hörte ich auch von kleinen Gastereien, die er zu einer Zeit, wo ich längst zu Bett war, in Mr. Peggottys Wirtshaus, der lustige Bruder, den Fischern gab, oder von Seefahrten in Mondscheinnächten, von denen er erst mit der Flut morgens zurückkehrte. Ich wusste jedoch jetzt bereits, dass seine unruhige Natur und sein feuriger Geist sich ebenso gern in schwerer Arbeit und bösem Wetter als in anderen Mitteln der Aufregung, die sich ihm darboten, Luft machte. Und so überraschten mich diese Erzählungen nicht. Die Teilnahme, die ich für Blundstone fühlte, und mein Wunsch, die alten, vertrauten Umgebungen öfterer zu sehen, war ein anderer Grund, weshalb wir uns manchmal trennten. Es war natürlich, dass Steerforth, nachdem er einmal dort gewesen, kein besonderes Interesse an dem Ort fand. Daher fallen mir gleich 3 oder 4 verschiedene Tage, wo nach einem frühzeitigen Frühstück jeder von uns seine Wege ging und wir erst zu einem späteren Diner uns wieder sehen. Ich hatte keine Ahnung, wie er in der Zwischenzeit seine Zeit verwendete, und wusste nur im Allgemeinen, dass er bei allen Leuten sehr beliebt war und 20 Mittel, sich die Zeit zu vertreiben hatte, wo ein anderer Mann nicht eines gefunden hätte. Was mich betrifft, so beschäftigte ich mich auf meinen einsamen Spaziergängen damit, mir jeden Schritt des alten Wegs ins Gedächtnis zurückzurufen und auf den alten Flecken zu verweilen. Ich verweilte auf ihnen, wie mein Gedächtnis so oft getan hat. Das Grab unter dem Baume, wo meine beiden Eltern ruhten, das ich, als nur mein Vater darin lag, nur mit einem so seltsamen Mitleid betrachtet hatte und bei dem ich so unglücklich und verlassen stand, als es meine Mutter und den Säugling aufnahm, das Grab, das Peggottys eigene treue Sorgfalt seitdem gepflegt und zu einem Garten gemacht hatte, war mir ein Ort, den ich oft stundenlang besuchte. Es befand sich etwas abseits vom Wege in einer stillen Ecke, aber nicht so weit ab, dass ich nicht im Auf- und Abgehen die Namen auf den Leichensteinen hätte lesen können, während manchmal von oben der dumpfe Schall der Kirchenglocken, die wie eine Geisterstimme ertönte, mich erschreckte. Meine Gedanken lenkten sich damals stets mit der Rolle, die ich im Leben spielen und den großen Dingen, die ich tun würde. Meine Schritte regelten sich nach keiner anderen Melodie, sondern hielten so fest an ihr, als ob ich nach Hause gekommen wäre, um meine Luftschlösser an der Seite einer lebenden Mutter emporzubauen. In dem alten Hause war vieles anders geworden. Die alten, von ihren Inwohnern längst verlassenen Krähennester waren fort, und die Bäume hatten durch Verstutzen ihre alte Gestalt verloren. Der Garten war verwildert und die Hälfte der Fenster war mit Laden versetzt. Bewohnt war es jetzt von einem armen, wahnsinnigen Herrn mit seinen Wärtern. Er saß immer in meinem kleinen Fenster und sah auf den Friedhof hinaus. Und ich grübelte manchmal darüber, ob seine wirren Gedanken sich wohl mit denselben Träumen beschäftigen mochten, die mich erfüllten an den heiteren Morgen, wo ich in meinem Nachtkleid ebenfalls zu dem kleinen Fenster herausguckte und im Schimmer der aufgehenden Sonne friedlich die Schafe weiden sah. Unsere alten Nachbarn Mr. und Mrs. Graper waren nach Südamerika gegangen und der Regen hatte sich einen Weg durch das Dach ihres verlassenen Hauses gebahnt und die Wände mit missfarbigen Flecken bedeckt. Mr. Chillip hatte sich wieder mit einer langen, großnasigen Frau verheiratet und sie hatten ein kleines, schwächliches Kind mit einem schweren Kopfe, den es nicht in die Höhe halten konnte, und zwei blöden, großen Augen, mit denen es sich immer zu wundern schien, warum es überhaupt geboren sei. Mit einem seltsamen Gemisch von Trauer und Freude verweilte ich in meinem Geburtsort, bis die röter werdende Wintersonne mich mahnte, dass es Zeit sei zur Heimkehr. Aber als ich den Ort verlassen hatte und vornehmlich als Steerforth und ich bei dem flackernden Feuer gemütlich bei Tische saßen, war es wonnig, daran zu denken. Dasselbe war aber im Gemilderten gerade der Fall, wenn ich mich abends in mein Zimmerchen zurückzog und beim Herumblättern im Krokodillenbuch, das stets auf einem kleinen Tische dalag, mit dankbarem Herzen daran dachte, wie glücklich ich sei, mit einem Freunde wie Steerforth, einer Freundin wie Peggotty und einem solchen Ersatz wie meine vortreffliche Tante für das, was ich verloren hatte. Der nächste Weg nach Yarmouth zurück brachte mich zu einer Fähre, die mich nach der Ebene zwischen Stadt und Meer brachte, quer über welche ich gehen konnte, um einen beträchtlichen Umweg, den die Landstraße machte, zu vermeiden. Da Mr. Peggottys Haus kaum 100 Schritt abseits lag, so stattete ich im Vorbeigehen dort stets einen Besuch ab. Steerforth wartete stets auf mich und wir gingen alsdann miteinander nach Hause. An einem dunklen Abend, es war später als gewöhnlich, denn ich hatte länger in Blunderstone verweilt, da es mein Abschiedsbesuch war, fand ich ihn in Mr. Peggottys Haus ganz allein, gedankenvoll vor dem Feuer sitzen. Er war so in seine Gedanken vertieft, dass er mein Ankommen nicht bemerkte. Das hätte auch unter anderen Umständen leicht statthaben können, denn auf dem sandigen Boden draußen hörte man nur wenig von nahenden Schritten, aber selbst mein Eintritt weckte ihn nicht aus seinen Sinnen. Ich stand dicht neben ihm und sah ihn an, aber immer noch saß er in Gedanken verloren mit düsterer Stirne da. Er erschrak so sehr, als ich meine Hand auf seine Schulter legte, dass ich selbst erschrak. »Du kommst fast über mich wie ein mahnender Geist«, sagte er fast ärgerlich. »Ich musste mich auf irgendeine Weise bemerklich machen«, entgegnete ich. »Habe ich dich von den Sternen herabgerufen?« »Nein«, antwortete er, »nein.« »Woher dann?«, sagte ich und setzte mich neben ihn. »Ich habe mir die Bilder im Feuer betrachtet«, erwiderte er. »Aber du zerstörst sie ja«, sagte ich, als er die Flamme rasch mit einem Stück Holz schürte und eine Unmasse feurige Funken herausschlug, die hinauf in die Esse prasselten. »Du hättest sie doch nicht gesehen«, entgegnete er. »Mir ist die Zwitterzeit, die weder Tag noch Nacht ist, verhasst. Wie lange du ausbleibst, wo warst du?« »Ich habe von meinem gewöhnlichen Spaziergang Abschied genommen«, sagte ich. »Und ich habe hier gesessen«, sagte Steerforth und sah sich im Zimmer um und gedachte, dass alle die Leute, die wir am Abende unserer Ankunft hier so glücklich beisammen fanden, nach dem wüsten Eindruck, den jetzt die Umgebung macht, tot, zerstreut oder wer weiß zu welchem Schaden gekommen sein könnten. David, ich sage dir, bei Gott, ich wollte, ich hätte in den 20 Jahren meines Lebens einen einsichtsvollen Vater gehabt. Lieber Steerforth, was fehlt dir? Ich wollte von ganzem Herzen, ich wäre besser geleitet worden, rief er aus. Ich wollte von ganzem Herzen, ich könnte mich selbst besser beherrschen. Er sprach das mit einer leidenschaftlichen Niedergeschlagenheit, die mich ganz in Erstaunen setzte. Er war sich unähnlicher, als ich es für möglich gehalten hatte. Es wäre besser, dieser arme Peggotty oder dieser Lümmel von einem Neffen zu sein, sagte er, indem er aufstand und sich mit finsterer Stirne an das Kamin lehnte. als ich, der 20-mal reicher und 20-mal klüger und sich selbst eine solche Qual ist, wie ich mir während der letzten halben Stunde in diesem verwünschten Boote war. Diese Veränderung in ihm verblüffte mich so, dass ich ihn anfangs nur stillschweigend beobachten konnte, als er, das Haupt auf die Hand gestützt, trübe ins Feuer sah. Endlich bat ich ihn mit aller Innigkeit, mir zu sagen, was ihn so ungewöhnlicherweise das Herz bedrücke, und mir zu gestatten, an seinen Empfindungen teilzunehmen, wenn ich ihm nicht raten könne. Aber ehe ich ganz fertig war, fing er an zu lachen, anfangs erst verdrießlich, aber bald wieder mit wiederkehrender Heiterkeit. »Ach, es ist nichts, Blümchen, nichts«, erwiderte er. »Ich sagte dir ja schon in London, dass mir manchmal mit mir selber die Zeit lang wird. Ich habe einen bösen Traum gehabt, das ist alles. Es gibt närrische Zeiten, wo einem Märchen im Gedächtnis aufsteigen, ohne dass man weiß, was sie eigentlich sind. Ich glaube, ich habe mich verwechselt mit dem bösen Knaben, der nicht folgen wollte und von Löwen gefressen wurde. Bloß ein anderes Bild für zum Teufel gehen, glaube ich. Ich habe mich vor mir selber gefürchtet.« »Du fürchtest dich vor weiter nichts, glaube ich.« »Vielleicht nicht, und kann doch noch vielerlei zu fürchten haben«, antwortete er. »So, nun ist's vorbei. Es wird mich nicht noch einmal überlaufen, David, aber, mein lieber Junge, ich sage dir noch einmal, dass es gut für mich und für andere Leute gewesen wäre, wenn ich einen charakterfesten und einsichtsvollen Vater gehabt hätte. Sein Angesicht war immer sehr ausdrucksvoll, aber ich hatte darin noch nie einen so düstern Ernst bemerkt, als wie er in das Feuer schauend diese Worte sprach. »Damit wären wir fertig«, sagte er und machte eine Handbewegung, als ob er etwas Leichtes wegwerfe. »Jetzt, wo es fort ist, bin ich wieder Mann, wie Macbeth. Und jetzt zum Essen, wenn ich nicht wie Macbeth das Fest mit wunderbarer Unordnung gestört habe, Blümchen.« »Aber ich möchte wissen, wo sie alle wären«, sagte ich. »Das weiß der Himmel«, sagte Steerforth. »Nachdem ich dich an der Fähre erwartet, trat ich hier herein und fand das Haus leer. Darauf fing ich an, nachzudenken, und so fandest du mich.« Die Ankunft der Mrs. Gummidge mit einem Korbe erklärte, warum das Haus leer gestanden hatte. Sie war fortgelaufen, um etwas zum Abendessen für Mr. Peggotty, wenn er mit der Flut zurückkehrte, einzukaufen, und hatte unterdessen die Tür offen stehen lassen, im Fall, dass Ham und die kleine Emily nach Hause kommen sollten. Nachdem Steerforth Mrs. Gummidges Laune durch eine heitere Begrüßung und eine scherzende Umarmung sehr gehoben hatte, nahm er meinen Arm und wir eilten fort. Er hatte auch seine eigene Laune verbessert, denn er war wieder ganz in seinem gewöhnlichen Zug und unterhielt mich mit großer Lebhaftigkeit. »Also geben wir dies Piratenleben auf, nicht wahr?« sagte er lustig. »So haben wir es ausgemacht«, gab ich lustig zurück, »und du weißt, unsere Plätze in der Landkutsche sind bestellt.« »Nun, dann kann es nichts helfen«, sagte Steerforth. »Ich habe fast vergessen, dass es noch etwas anderes auf der Welt zu tun gibt, als sich auf dem Meere draußen von den Wellen herumwerfen zu lassen. Ich wollte, es gebe weiter nichts.« »Solange die Neuheit der Sache dauert«, sagte ich lachend. »Leicht möglich«, erwiderte er, »obgleich für einen, der so liebenswürdig und unschuldig wie mein junger Freund ist, eine fast zu sarkastische Meinung in der Bemerkung versteckt ist. Ja, ich bin ein launischer Mensch, David, das weiß ich. Aber solange das Eisen warm ist, kann ich es auch tüchtig schmieden. Ich glaube, ich könnte schon einen leidlichen Examen als Lotse in diesen Gewässern machen.« »Mr. Peggotty sagt, du wirst ein Wunder«, gab ich zur Antwort. »Ein nautisches Phänomen«, lachte Steerforth. »Freilich«, sagte er das, »und du weißt, mit welchem Rechte, da du so eifrig betreibst, was du einmal angegriffen hast und es so leicht erlernst. Und was mich am meisten bei dir in Erstaunen setzt, Steerforth, ist, dass du dich zufrieden gibst, deine Anlagen in so planloser Weise zu verwenden.« Zufrieden? Antwortete er lustig. Ich bin nie zufrieden, außer mit deiner Naivität, mein sanftes Blümchen. Und was die Planlosigkeit betrifft, so habe ich nie die Kunst gelernt, mich an eines der Räder, auf welchen sich unsere Tage herumdrehen, festzubinden. Ich habe es in einer schlechten Lehrzeit verlernt, und jetzt ist's mir einerlei. Du weißt, ich habe ein Boot hier gekauft. Was für ein wunderbarer Mensch du bist, rief ich aus und stand still, denn ich hörte jetzt das erste Mal davon. Du kommst vielleicht in deinem Leben nicht wieder hierher. Das weiß ich nun eben nicht, entgegnete er. Ich habe Gefallen an dem Orte gefunden. Jedenfalls fuhr er fort und führte mich rasch weiter, habe ich ein Boot gekauft, das ausgeboten wurde, ein wackeres Boot, wie Mr. Peggotty sagt, und recht hat er, und Mr. Peggotty soll es während meiner Abwesenheit unter seine Obhut nehmen. »Jetzt verstehe ich dich, Steerforth«, sagte ich frohlockend. »Du tust, als hättest du es für dich gekauft, aber du willst ihm im Grund ein Geschenk damit machen.« Das hätte ich gleich wissen können, wie ich dich kenne. Mein lieber Steerforth, wie kann ich nur ausdrücken, wie sehr ich deinen Edelmut fühle? Still, sagte er und wurde rot, je weniger du Worte machst, desto besser. Wusste ich das nicht, rief ich aus, sagte ich nicht, dass keine Freude, kein Leid oder keine Empfindungen dieser ehrlichen Herzen dir gleichgültig bleiben können? »Ja, ja«, antwortete er, »alles das hast du mir gesagt. Dabei lass es bewenden. Wir haben genug Worte darüber gemacht. In der Besorgnis, ihn zu verletzen, wenn ich länger bei dieser Angelegenheit verweilte, beschäftigte ich mich bloß in Gedanken damit, während wir noch rascher wie vorhin unseren Weg zurücklegten.« »Das Boot muss nun aufgetakelt werden«, sagte Steerforth, »und ich werde Littimer zur Aufsicht dalassen, bis es ganz fertig ist. Habe ich dir schon gesagt, dass Littimer wieder hier ist?« »Nein.« »Ja, er kam heute früh mit einem Brief von meiner Mutter. Als sich unsere Augen begegneten, bemerkte ich, dass er ganz erblaßt war, obgleich er mich sehr gefasst ansah. Ich fürchtete einen Streit zwischen ihm und seiner Mutter, habe ihn in die Stimmung versetzt, in welcher ich ihn bei Peggottys gefunden hatte. Ich tat eine Äußerung in diesem Sinne. »Ach nein«, sagte er, schüttelte den Kopf und lachte leise. »Nichts von der Art. Ja, er ist wieder hier, mein Bedienter.« »Und ganz der Alte?«, frug ich. »Ganz der Alte«, sagte Steerforth, »kalt und still wie der Nordpol. Er soll Sorge tragen, dass das Boot umgetauft wird. Es heißt jetzt der Sturmvogel. Was kümmert sich Mr. Peggotty um Sturmvögel? Ich will es umtaufen lassen.« »Wie soll es heißen?«, frug ich. »Die kleine Emily.« Da er mich immer noch fest ansah, hielt ich es für einen Wink, dass er wegen seiner Rücksichtnahme nicht gelobt zu sein wünschte. Ich konnte nicht umhin zu verraten, wie sehr ich mich darüber freute, aber ich sagte wenig und er ließ wieder wie gewöhnlich sein Lächeln blicken und schien leichteren Herzens geworden sein. »Aber sieh da«, rief er, »da kommt die kleine Emily selbst und dieser Bursch mit ihr. Wahrhaftig ein wahrer Ritter, er verlässt sie nie.« Ham war Schiffszimmermann und hatte seine natürlichen Anlagen so ausgebildet, dass er für einen sehr geschickten Handwerker galt. Er hatte seinen Arbeitsrock an und sah ziemlich zottig, aber auch männlich aus und erschien als ein sehr passender Beschützer für das kleine blühende Wesen an seiner Seite. In seinem Gesicht sprach sich eine Offenheit, eine Ehrlichkeit und ein unverhülltes Darlegen seines Stolzes auf sie und seiner Liebe zu ihr aus, die mir als die beste Schönheit erschienen. Ich sagte zu mir, als sie uns näher kamen, dass sie selbst darin gut zueinander passten. Sie entzog ihm schüchtern ihre Hand, als wir stehen blieben, um sie zu begrüßen, und errötete, als sie dieselbe Steerforth und mir reichte. Als sie weitergingen, nachdem wir einige Worte miteinander gesprochen, legte sie ihre Hand nicht wieder in seinen Arm, sondern ging schüchtern mit gezwungenem Wesen neben ihm her. Mir kam dies alles sehr hübsch und anmutig vor, und Steerforth schien dasselbe zu denken, als wir dem im Dämmerlichte des aufgehenden Mondes verschwindenden Paare nachsahen. Plötzlich strich an uns und offenbar ihnen folgend ein Weib vorbei, deren Annäherung wir nicht bemerkt hatten, deren Gesicht mir aber bekannt vorkam. Sie war leicht angezogen, hatte ein freches, ärmliches und abgezehrtes Aussehen, aber schien für jetzt an weiter nichts zu denken, als ihnen nachzugehen. Aber in einem Augenblick war sie uns in der dunklen Ferne verschwunden. »Das ist ein schwarzer Schatten, der die Mädchen da nachfolgt«, sagte Steerforth und blieb stehen. »Was soll das bedeuten?« Er sprach dies in einem leisen Tone, der mich fast erschreckte. »Sie mag wohl von Ihnen betteln wollen«, sagte ich. »Eine Bettlerin wäre keine Seltenheit«, sagte Steerforth, »aber es ist seltsam, dass die Bettlerin heute Abend gerade diese Gestalt annehmen muss.« »Warum?«, frug ich. »Aus keinem anderen Grunde, als weil ich an ein ähnliches Gesicht dachte, wie sie vorbeiging. Wo zum Teufel mag sie hergekommen sein?«, fragte er nach einigem Schweigen. »Wahrscheinlich aus dem Schatten dieser Mauer«, bemerkte ich, als wir einen Weg, der an einer Mauer hinging, erreichten. »Sie ist fort«, sagte er und sah sich um, »und möge alles Böse mit ihr gehen, und jetzt zu Tisch.« Aber er sah sich noch ein paar Mal nach der fern dämmernden See um, als er noch verschiedene Male seine Verwunderung über die Erscheinung äußerte, und schien sie erst zu vergessen, als wir in der warmen Stube bei Kerzenschein fröhlich bei Tische saßen. Littimer war auch da und brachte die gewöhnliche Wirkung auf mich hervor. Als ich gegen ihn die Hoffnung aussprach, dass Mrs. Steerforth und Miss Dartle sich wohl befinden möchten, antwortete er ehrerbietig, »Sie befänden sich leidlich und ließen sich mir empfehlen.« Weiter sagte er nichts, und doch schien er mir so deutlich als möglich zu verstehen zu geben, »Sie sind sehr jung, Sir, über alle Maßen jung.« Wir waren fast mit dem Essen fertig, als er an die Tafel herantrat und zu seinem Herrn sagte, »Ich bitte um Vergebung, Sir. Miss Moucher ist hier.« »Wer?« rief Steerforth sehr überrascht. »Miss Moucher, Sir.« »Was zum Kuckuck will die hier?« sagte Steerforth. »Sie scheint aus dieser Gegend zu sein, Sir. Sie sagte mir, sie mache jedes Jahr eine Geschäftsreise hierher. Ich traf sie heute Nachmittag auf der Straße, und sie lässt anfragen, ob sie die Ehre haben kann, ihnen nach dem Essen ihre Aufwartung zu machen.« »Kennst du die Riesenblümchen?« frug Steerforth. Ich musste leider gestehen, ich schämte mich selbst wegen dieses Mangels vor Littimer, dass Miss Moucher mir eine gänzlich unbekannte Größe war. »Dann sollst du sie kennenlernen«, sagte Steerforth, »denn sie ist eins der sieben Weltwunder. Wenn Miss Moucher kommt, so lassen sie dieselbe eintreten.« Ich war nicht wenig neugierig auf die Dame, hauptsächlich, da Steerforth stets zu lachen anfing, wenn ich sie erwähnte, und sich entschieden weigerte, irgendeine sie betreffende Frage zu beantworten. Ich blieb daher in einem Zustand ziemlicher Spannung, bis das Tischtuch seit einer halben Stunde weggenommen war und wir bei unserem Weine saßen, wo die Tür aufging und Littimer sie mit seiner gewöhnlichen, unstörbaren Ruhe anmeldete. Ich blickte nach der Tür und sah nichts. Ich sah immer noch nach der Tür und meinte bei mir, »Miss Moucher lasse recht lange auf sich warten«, als zu meinem endlosen Erstaunen um die Ecke eines bei der Tür stehenden Sofas eine Zwergin gewackelt kam, dick, 40 bis 45 Jahre alt, mit einem sehr großen Kopf und Gesicht, schelmischen grauen Augen und so außerordentlich kleinen Armen versehen, dass sie um einen Finger verschmitzt an ihr Stumpfnäschen legen zu können, als sie Steerforth anschielte, dem Finger entgegenkommen und die Nase daran legen musste. Ihr Doppelkinn war so fett, dass die Bänder ihres Huts samt der Schleife darin verschwanden. Hals fehlte, Rumpf gleichfalls. Die Beine waren nicht der Erwähnung wert, denn obgleich sie mehr als gewöhnliche Größe bis dahin war, wo der Rumpf hätte sein sollen, und obgleich ihr Körper wie bei anderen Menschen unten in ein paar Füßen auslief, so war sie doch so klein, dass sie vor einem gewöhnlichen Stuhl wie vor einem Tische stand und auf den Sitz desselben ihren Strickbeutel legte. Diese Dame in etwas auffällig koketter Tracht blieb, den Zeigefinger an die Nase gelegt und das eine ihrer schlauen Augen zugekniffen, mit lustigem Gesicht eine Weile noch vor uns stehen und machte dann ihrem Herzen durch einen Strom von Worten Luft. »Was, mein Goldsohn«, fing sie scherzend an und drohte ihm mit ihrem großen Kopfe, »Sie sind also hier. Oh, Sie böser Mensch, schämen Sie sich, was tun Sie so weit vom Hause weg? Auf bösem Wege will ich wetten. Ah, Sie sind ein prächtiger Kerl, Steerforth, und ich auch, nicht wahr? Sie hätten 100 Pfund gegen 5 gewettet, dass Sie mich hier nicht sehen würden, nicht wahr? Ich sage Ihnen, mein Männchen, ich bin überall. Ich bin hier und da und wo nicht, wie die halbe Krone des Taschenspielers im Tuch der Dame. Da wir einmal von Taschentüchern sprechen und von Damen, welch ein Segen Sie für Ihre liebe Mutter sind, nicht wahr, lieber Sohn?« Miss Moucher band jetzt ihren Hut ab und setzte sich keuchend auf einen Fußschemel vor das Feuer, wo der Speisetisch, der seine Mahagonidecke über sie breitete, eine Art Laube für sie bildete. »Oh, du meine Sterne, und wie sie alle heißen«, fuhr sie fort, indem sie mit den Händen auf die kleinen Knie schlug und mich listig anschielte, »die Sache ist die, dass ich zu stark werde, Steerforth. Wenn ich an der Treppe hinaufgegangen bin, hört mir jeder Atemzug so schwer, als ob es ein Eimer voll Wasser wäre. Wenn Sie mich aus einem oberen Fenster herausblicken sehen, würden Sie mich für eine ansehnliche Frau halten, nicht wahr?« »Ich würde das überall tun, wo ich Sie sehe«, entgegnete Steerforth. »Gehen Sie, Sie Schelm, Sie«, rief die kleine Frau aus und schlug nach ihm mit dem Taschentuch, mit welchem sie sich das Gesicht wischte, »und seien Sie nicht unverschämt. Aber ich versichere Ihnen auf Wort und Ehre, ich war vorige Woche bei Lady Mithers. Das ist eine Frau, wie die sich hält. Und Mithers selbst trat in das Zimmer, als ich auf sie wartete. Ist das ein Mann? Wie der sich hält, und auch seine Perücke, denn er hat sie schon 10 Jahre. Und er fing an, mir solche Komplimente zu machen, dass ich wirklich glaubte, ich würde klingeln müssen. Er ist ein angenehmer Schwerenöter, aber er hat keine Grundsätze.« »Was hatten Sie bei Lady Mithers zu tun?« frug Steerforth. »Das hieße ausplappern, mein kleines Engelchen«, gab sie zur Antwort, indem sie wieder den Finger an die Nase legte, das eine Auge zumachte und mit dem anderen uns wie ein Kobold von übernatürlicher Schlauheit anblinzelte. »Darüber lassen Sie sich kein graues Haar wachsen. Sie möchten gern wissen, ob ich verhüten soll, dass ihr die Haare ausfallen, oder ob ich sie färben muss, oder ob ich ihrem Teint oder ihren Augenbrauen nachhelfe, nicht wahr? Und Sie sollen's erfahren, mein Schätzchen, wenn ich's Ihnen sage. Wissen Sie, wie mein Urgroßvater hieß?« »Nein«, sagte Steerforth. »Edge hieß er, mein Goldkind«, erwiderte Miss Moucher, »und er stammte von einer langen Reihe von Edgen.« Etwas von der Art, wie Miss Moucher ihr Auge zukniff, war mir noch nicht vorgekommen. Sie hatte auch eine wunderbare Art an sich, wenn sie jemanden anhörte oder auf eine Antwort wartete, den Kopf schlau auf eine Seite zu legen und mit dem einen Auge nach der Decke zu sehen, wie eine Elster. Ich war ganz im Erstaunen verloren und starrte sie verwundert an, die Vorschriften der Höflichkeit fürchte ich ganz aus den Augen setzend. Sie hatte jetzt den Stuhl an sich herangezogen und holte geschäftig aus dem Beutel eine Anzahl von Fläschchen, Schwämmchen, Kämmen, Bürsten, Flanellläppchen, Brenneisen und andere Instrumente, die sie in einem Haufen auf den Stuhl legte. Aber plötzlich unterbrach sie sich in dieser Beschäftigung und sagte zu Steerforth sehr zu meiner Verwirrung, Wer ist Ihr Freund? Mr. Copperfield, sagte Steerforth, er wünscht, Sie kennenzulernen. Nun, das Vergnügen soll er haben. Er sah mir gleich danach aus, erwiderte Miss Moucher und watschelte lachend auf mich zu. Ein Gesicht wie ein Pfirsich, sagte sie, indem sie sich auf die Zehen stellte und mich in die Wange kniff. »Ganz verführerisch. Ich habe die Pfirsiche gern. Ich schätze mich glücklich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Copperfield.« Ich sagte, dass ich mir Glück wünschte, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben und dass das Glück gegenseitig sei. »Ach du meine Güte, wie höflich wir sind«, rief Miss Moucher aus und machte einen lächerlichen Versuch, ihr großes Gesicht mit ihrer kleinen Hand zu bedecken. »Was für eine Welt voll Dunst und Schwindel es ist, nicht wahr?« Das sagte sie vertraulich zu uns, als sie die Hand vom Gesicht wieder entfernte und samt dem Arme im Strickbeutel versenkte. »Was meinen Sie damit, Miss Moucher?« sagte Steerforth. »Ha, ha, ha, was für eine köstliche Gesellschaft, Schwindler wir sind!« »Nicht wahr, mein Süßer?« erwiderte die Kleine und suchte, den Kopf auf eine Seite gelegt und mit dem einen Auge nach der Decke blickend im Strickbeutel herum. »Sehen Sie her!« indem sie etwas herausnahm. »Schnitzelchen von den Nägelchen des russischen Fürsten, Fürst Alphabet drunter und drüber, wie ich ihn nenne.« »Denn in seinem Namen befinden sich alle Buchstaben untereinander geworfen.« »Der russische Fürst ist einer Ihrer Kunden, nicht wahr?« sagte Steerforth. »Natürlich, mein Schatz«, entgegnete Miss Moucher, »ich habe seine Nägel in Ordnung zu halten. Zweimal die Woche, an den Fingern und an den Zehen.« »Er bezahlt hoffentlich gut«, sagte Steerforth. »Er bezahlt, wie er spricht, mein Engel, durch die Nase«, entgegnete Miss Moucher. »Er lässt es auf ein Herrchen nicht ankommen, der Fürst. Das würden Sie zugeben, wenn Sie seinen Schnurrbart sehen. Rot von Natur, schwarz durch Kunst.« »Durch Ihre Kunst, natürlich«, sagte Steerforth. Miss Moucher nickte beistimmend. »Musste nach mir schicken, konnte nicht anders. Das Klima hatte auf seine Farbe Einfluss. In Russland ging sie, aber hier nicht. So einen rostigen Fürsten haben Sie Ihre Lebtage nicht gesehen. Wie altes Eisen.« »Und deswegen nannten Sie ihn einen Schwindel?« frug Steerforth. »Oh, Sie sind ein Prachtkerl, nicht wahr?« entgegnete Miss Moucher und schüttelte heftig den Kopf. »Ich sage, was wir Schwindler sind, wir Menschen im Allgemeinen, und zeigte Ihnen zum Beweis die Schnitzel von den Nägeln des Fürsten.« »Die Nägel des Fürsten empfehlen mich mehr in den einzelnen Familien vornehmer Art als alle meine Talente zusammengenommen. Ich trage sie stets bei mir. Sie sind die beste Einführung. Wenn Miss Moucher dem Fürsten die Nägel verschneidet, so muss was Rechtes an ihr sein. Ich schenke sie den jungen Damen. Ich glaube wahrhaftig, sie legen sie in ihre Albums. Ha, ha, ha. Wahrhaftig, das ganze soziale System, wie es die Leute nennen, wenn sie Reden im Parlamente halten, ist ein System von Fürstennägeln«, sagte die kleine Frau, indem sie ihre kleinen Arme übereinander zu legen suchte und mit ihrem großen Kopf nickte. Steerforth lachte herzlich und ich lachte auch. Miss Moucher fuhr die ganze Zeit über fort, den Kopf zu schütteln und mit dem einen Auge nach der Decke zu gucken und das andere einzukneifen. »Ei«, sagte sie und schlug auf ihre Knie und stand auf, »das nenne ich nicht das Geschäft betreiben. Kommen Sie her, Steerforth, lassen Sie uns die Polarregionen untersuchen.« Sie suchte dann zwei oder drei ihrer kleinen Werkzeuge heraus und ein Fläschchen und frug zu meinem Erstaunen, ob der Tisch sie tragen würde. Auf Steerforths bejahende Antwort schob sie einen Stuhl daran, bat um meine Hand zum Beistand und stieg ziemlich rasch hinauf wie auf eine Bühne. »Wenn einer von Ihnen meine Knöchel gesehen hat«, sagte sie, als sie sicher oben stand, »so sagen Sie es, und ich gehe nach Hause und töte mich.« »Ich habe sie nicht gesehen«, sagte Steerforth. »Ich auch nicht«, sagte ich. »Nun, dann will ich noch weiterleben«, rief Miss Moucher. »Nun, Putzchen, Putzchen, Putzchen, komm zu Miss Bond und lass dich schlachten.« Das war eine Einladung an Steerforth, sich ihren Händen zu übergeben. Er setzte sich demgemäß mit dem Rücken gegen den Tisch, das lachende Gesicht mir zugewendet, und ließ sich den Kopf besehen, offenbar zu keinem anderen Zweck als zu unserer Unterhaltung. Miss Moucher übrigens stehen zu sehen, wie sie sein reiches braunes Haar durch ein großes, rundes Vergrößerungsglas beschaute, war wirklich ein staunenswerter Anblick. »Sie sind ein schöner Bursch«, sagte Miss Moucher nach kurzem Mustern. »Ohne mich hätten Sie vor einem Jahre eine Glatze wie ein Mönch. Nur eine halbe Minute, junger Freund, und ich will Ihren Locken eine Frisur geben, die Sie für die nächsten 12 Jahre behalten.« Mit diesen Worten goss sie ein paar Tröpfchen aus einer ihrer kleinen Flaschen auf ein Flanellfleckchen, rieb damit eine ihrer Bürstchen und fing an, Steerforths Kopf in der geschäftigsten Weise zu bearbeiten, ohne unter der Zeit mit Sprechen aufzuhören. »Sie kennen doch Charlie Pygrave, des Herzogs Sohn«, sagte sie, »nicht wahr?« Und sie sah ihm ins Gesicht. »Ein wenig«, sagte Steerforth. »Was für ein Mann das ist! Der hat einen Backenbart, und Charlies Waden würden es mit allen anderen aufnehmen, wenn sie nur ein paar wären. Können Sie glauben, er versucht es ohne mich und noch dazu in der Garde?« »Verrückt«, sagte Steerforth. »Es sieht ganz danach aus, aber verrückt oder nicht, er hat's versucht«, fuhr Miss Moucher fort. »Denken Sie, was er tut. Er geht zu einem Parfümeur und verlangt eine Flasche Madagaskar-Balsam.« »Charlie?« sagte Steerforth. »Charlie, aber Sie haben keinen Madagaskar-Balsam.« »Was ist es, etwas zu trinken?« frug Steerforth. »Zu trinken«, erwiderte Miss Moucher und hielt inne, um im Scherze ihm einen Schlag auf die Wange zu geben. »Um seinem Schnauzbart damit aufzuhelfen, das wissen Sie recht gut. Im Laden war eine Frau, eine ältliche Frau, die nie davon gehört hatte, selbst nicht den Namen. »Ich bitte um Verzeihung, Sir«, sagte die Frau zu Charlie, »Sie meinen doch nicht Schminke?« »Schminke«, sagte Charlie zu der Frau. »Was zum Kuckuck soll ich mit Schminke tun?« war die Antwort. »Es war nicht böse gemeint«, sagte die Frau. »Es wird bei uns unter so vielen Namen danach gefragt, dass ich dachte, es könnte Schminke sein.« »Nun sehen Sie, mein Kind«, fuhr Miss Moucher fort, »das ist ein anderes Beispiel der erhebenden Schwindelei, von der ich vorhin sprach. Ich mache selbst darin einige Geschäfte, vielleicht viel, vielleicht wenig, aber schlau ist die Parole, mein Sohn.« »Worin meinen Sie, in Schminke?« sagte Steerforth. »Addieren Sie dies und das, mein liebes Kind«, erwiderte die vorsichtige Moucher und legte den Finger an die Nase, »dividieren Sie es nach der Regel des Geschäftsgeheimnisses, und das Fazit wird sein, wie Sie es wünschen. Ich sage, ich mache einige Geschäfte damit. Die eine nennt es Lippenpomade, bei anderen heißt es Handschuhe, bei einer dritten Spitzenbesatz, bei einer vierten ein Fächer. Ich nenne es, wie Sie es nennen. Ich besorge es Ihnen, aber wir verstellen uns so gegeneinander, dass Sie ebenso gut vor einer ganzen Gesellschaft wie vor mir auflegen würden. Und wenn ich Sie besuche, so sagen Sie manchmal zu mir, während Sie Ihnen dick auf den Wangen liegt, »Wie sehe ich aus, Moucher? Sehe ich blass aus? Ha, ist das nicht heiter, junger Freund?« Ein Schauspiel, wie Moucher, wie sie auf dem Tische stand, sich an dieser Erheiterung über die Maßen erquickte, geschäftig Steerforths Kopf bearbeitete und mir schlau zuwinkte, war mir noch nicht vorgekommen. »Ah«, sagte sie, »nach solchen Sachen fragt man hier nicht viel. Das bringt mich wieder auf etwas. Ich habe kein hübsches Mädchen gesehen, seitdem ich hier bin, Jemmy.« »Nicht«, sagte Steerforth. »Nicht den Schatten von einem Schatten von hübschen Mädchen«, erwiderte Miss Moucher. Wir können ihr eine lebendige zeigen, glaube ich, fragte das Tier fort und sah mich an. Nicht wahr, Blümchen? Jawohl, sagte ich. Ah, rief die Kleine aus und sah erst mich und dann Steerforth mit schlauem Blick an. Der erstere Aufruf klang wie eine Frage an uns beide, der zweite wie eine, die nur an Steerforth gerichtet war. Sie schien auf beide keine Antwort gefunden zu haben, sondern fuhr fort zu reiben, den Kopf auf eine Seite gelegt und ein Auge der Decke zugewendet, als ob sie von dort her eine Antwort erwartete. »Ihre Schwester, Mr. Copperfield«, fing sie nach einer kleinen Pause wieder an, nicht wahr? »Nein«, sagte Steerforth, ehe ich antworten konnte, »nichts von der Art. Im Gegenteil, Mr. Copperfield war ein großer Bewunderer von ihr, wenn ich nicht irre.« »So, und jetzt nicht mehr«, entgegnete Miss Moucher, »ist er unbeständig? Oh, pfui! Schwebt er von Blume zu Blume im schnell wechselnden Flug, bis Polly ihn zärtlich im Herzen trug? Heißt sie nicht Polly?« Die koboldartige Schnelligkeit, mit der sie mich mit dieser Frage überfiel und ihr forschender Blick brachten mich für einen Augenblick ganz außer Fassung. »Nein, Miss Moucher«, erwiderte ich, »sie heißt Emily.« »Aha«, rief sie gerade wie vorhin. »Was für eine Plaudertasche, ich bin Mr. Copperfield, nicht wahr?« In ihrem Ton und Blick lag etwas, was mir in Verbindung mit dieser Sache nicht angenehm war. Deshalb sagte ich ernster, als bis jetzt einer von uns gesprochen hatte, »sie ist ebenso tugendhaft als schön.« Sie ist mit einem sehr vortrefflichen Manne von ihrem eigenen Stande verlobt. Ich achte sie wegen ihrer Verständigkeit ebenso sehr, als ich sie wegen ihrer Schönheit bewundere. »Gut gesagt«, rief Steerforth. »Hört, hört, hört. Jetzt will ich die Neugier dieser kleinen Fatime-Liebesblümchen dadurch befriedigen, dass ich ihr nichts zu erraten übrig lasse.« »Sie ist jetzt in der Lehre bei Omer und Joram, Putzmacher und so weiter hier in der Stadt. Verstehen Sie wohl? Omer und Joram. Verlobt ist sie mit ihrem Vetter, Vorname Ham, Zuname Peggotty, Beruf Schiffszimmermann, Aufenthalt Yarmouth. Sie wohnt bei ihren Verwandten, Vorname unbekannt, Zuname Peggotty, Beruf Schiffer, Wohnort ebenfalls Yarmouth. Sie ist die hübscheste kleine Fee von der Welt. Ich bewundere sie ebenso sehr wie mein Freund, und wenn es nicht den Anschein hätte, als wollte ich ihrem Bräutigam Unrecht tun, was mein Freund wie ich was nicht gern sieht, so würde ich hinzufügen, dass sie mir zu gut für ihn zu sein scheint, da ich überzeugt bin, sie könnte einen bessern finden und dass ich schwöre, sie ist zu einer vornehmen Dame geboren.« Miss Moucher hörte diesen Worten, die sehr langsam und deutlich gesprochen wurden, mit nach der Decke gewendeten Augen zu, als ob sie immer noch von dort eine Antwort erwartete. Als er aufhörte, wurde sie wieder ganz rührig und fuhr fort, mit wunderbarer Schnelligkeit zu plaudern. »Oh, und das ist alles«, rief sie aus, während sie seinen Backenbart mit einer kleinen Schere beschnitt, die in allen Richtungen um seinen Kopf glänzte. »Sehr gut, sehr gut. Eine lange Geschichte sollte eigentlich schließen, und sie führten zusammen ein glückliches Leben, nicht wahr? Ah, wie heißt es doch im Fenderspiel? Ich liebe meine Geliebte mit einem E, weil sie entzückend ist. Ich hasse sie mit einem E, weil sie eingenommen ist wie einen anderen. Ich führte sie in das Wirtshaus zum Einhorn und traktierte sie mit einer Entführung. Ihr Name ist Emily und sie wohnt in der Ecke. Mr. Copperfield, bin ich nicht eine närrische Frau?« Sie sah mich bloß mit ausnehmender Schlauheit an und wartete keine Antwort ab, sondern fuhr ohne Atem zu schöpfen fort. »So, wenn jemals ein Taugenichts vollkommen zurechtgeputzt worden ist, so sind Sie's, Steerforth. Wenn ich jemandes Kopf verstehe, so verstehe ich Ihren. Hören Sie, was ich Ihnen sage, mein Schatz. Ich verstehe Sie«, wiederholte sie und sah ihm ins Gesicht. »Jetzt können Sie sich drücken, Jemmy, wie wir bei Hofe sagen, und wenn Mr. Copperfield Platz nehmen will, so will ich ihn bearbeiten.« »Was meinst du, Blümchen?« frug Steerforth lachend und stand auf. »Willst du dir die Toilette machen lassen?« »Ich danke Ihnen, Miss Moucher, heute nicht.« »Sagen Sie nicht nein«, entgegnete die Kleine und sah mich mit Kennermiene an. »Ein bisschen mehr Augenbrauen?« »Ich danke Ihnen«, erwiderte ich ein andermal. »Ein Viertelzoll weiter nach den Schläfen zu«, sagte Miss Moucher, »das lässt sich in 14 Tagen machen.« »Nein, ich danke Ihnen, jetzt nicht.« »Kommen Sie, um einen Anfang zu machen«, drang sie in mich. »Nicht? Nun, so wollen wir den Grund zu einem Backenbart legen. Kommen Sie her.« Ich konnte nicht umhin zu erröten, als ich es ausschlug, denn ich fühlte, dass ich jetzt meine schwache Seite berührt hatte. Aber da Miss Moucher fand, dass ich vor der Hand nicht geneigt war, von ihrer kunstfertigen Hand Gebrauch zu machen, und da ich ungerührt blieb von den Reizen des kleinen Fläschchens, das sie mir zur Unterstützung ihrer Überredungskunst vor die Augen hielt, so sagte sie, wir wollten nächstens einmal anfangen und bat mich, ihr von ihrer Höhe herab zu helfen. Auf meine Hand gestützt sprang sie mit vieler Gewandtheit herunter und band ihr Doppelkinn in ihren Hut. »Das Honorar«, sagte Steerforth. 5 Schilling«, entgegnete Miss Moucher, »und spottbillig ist das, mein Engelchen. Bin ich nicht eine närrische Frau, Mr. Copperfield?« Ich erwiderte höflich, durchaus nicht, aber innerlich war ich ganz mit ihr einverstanden, als sie die beiden halben Kronen in die Luft warf, wieder auffing, in die Tasche fallen ließ und dieser einen Schlag gab. »Das ist die Kasse«, bemerkte Miss Moucher, die jetzt wieder vor dem Stuhle stand und ihre 7 Sachen wieder in den Strickbeutel steckte. »Habe ich alle meine Sachen? Es scheint so. Ich kann es doch nicht machen wie der lange Red Badwood, als sie ihn nach der Kirche brachten, um ihn jemandem anzutrauen, wie er sagt, und die Braut vergaßen. Ha, ha, ha! Ein böser Kerl, der nett, aber ein närrischer Kauz. Nun, ich weiß schon, ich breche Ihnen jetzt das Herz, aber ich muss Sie jetzt verlassen. Sie müssen alle Ihre Kraft zusammennehmen und versuchen, wie Sie es tragen können. Leben Sie wohl, Mr. Copperfield. Leben Sie wohl, Karlchen, mein Kleinwort. Wie ich geplappert habe, da seid Ihr beiden bösen Menschen allein daran schuld. Ich verzeihe Euch. Bonsoir, wie die Franzosen sagen, Kinderchen.« Damit wackelte sie hinaus, blieb aber noch einmal an der Tür stehen und frug, ob sie uns eine Locke zum Andenken dalassen sollte. »Bin ich nicht fidel?« fügte sie hinzu und legte schlau den Finger an die Nase. Damit verschwand sie. Steerforth lachte so sehr, dass er mich ebenfalls ansteckte, obgleich ich nicht zum Lachen gestimmt war. Als wir uns satt gelacht hatten, wozu wir einige Zeit brauchten, erzählte er mir, dass Miss Moucher eine große Kundschaft habe und sich auf vielerlei Weise vielerlei Leuten nützlich mache. Einige Leute behandeln sie als eine besondere Kuriosität, sagt er, aber sie sei eine scharfe Beobachterin und sehr schlau. Ich frug ihn nach ihrem Charakter, ob er bösartig sei und ob er sich zu der guten Seite der Dinge neige. Aber da ich mich vergeblich bemühte, seine Aufmerksamkeit auf die Punkte zu lenken, so brach ich davon ab. Er erzählte mir dafür mit großer Zungenfertigkeit von ihrer Geschicklichkeit und ihren Einkünften und dass sie sehr geschickt zu schröpfen verstände, wenn ich jemals ihrer Dienste bedürftig sein sollte. Sie bildete den Hauptgegenstand unserer Unterhaltung während des Abends und als ich von Steerforth für die Nacht schied, rief er mir noch auf der Treppe nach »Bonsoir«, wie die Franzosen sagen. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 28. Dezember 2024.